Deutschlandfunk. Kommentar. Nach der Entlassung von Generalbundesanwalt Range fordert die Opposition im Bundestag Aufklärung. Ihr geht es um die genauen Abläufe zwischen dem Justizministerium und dem Generalbundesanwalt. Nicht nur diese Klärung ist nötig, kommentiert Gudula Geuter. Manches spricht dafür, dass Harald Ranges gestrige Kritik übertrieben war. Wie weit Bundesjustizminister Heiko Maas tatsächlich in die Ermittlungen des Generalbundesanwalts eingegriffen hat, ist offen. Er hat ein in Auftrag gegebenes Gutachten durch eine Rechtsprüfung im Ministerium ersetzt. Das geht schon sehr weit. Nur offen ist, ob Range widersprochen hat, offen ist, ob es nicht organisatorische, nämlich zeitliche Gründe hatte, offen ist, ob man im Ministerium in dem Zeitpunkt schon ahnte, dass einem das Ergebnis der externen Prüfung nicht gefallen würde. In all den Fragen steht Aussage gegen Aussage. Auch deshalb hat die Opposition recht, hier muss weiter aufgeklärt werden. Zurzeit wird viel über das Weisungsrecht des Justizministers diskutiert. Wie immer man dazu steht, eines sollte klar sein, wenn erst in Einzelfragen konkreter Ermittlungsverfahren ergebnisorientiert hineinregiert wird, dann kann das auch in anderen Verfahren geschehen. Justizminister Maas hat recht, dass er das von sich weist. In einer anderen Frage aber ist jetzt mehr als nur Aufklärung nötig. Denn die Ermittlungen gegen die Journalisten von Netzpolitik.org und der Umgang damit haben neue Fakten geschaffen. Bis dahin wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass das, was die Blogger veröffentlicht haben, ein Staatsgeheimnis ist. Solche Geheimnisse müssen laut Gesetz vor einer fremden Macht geheim gehalten werden, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden. Hallo? Es ging um eine neue Einheit im Verfassungsschutz, um Internetbeobachtung, um Stellen und Geld. Das war aus Sicht der Innenbehörden selbst so wenig brisant, dass sie es niedrig einstuften. Wenn das die Messlatte für das Staatsgeheimnis ist, dann würde dieses Verbrechen mit Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis oft, sehr oft verübt. Es geht nicht darum, ob Dinge einfach weitergesagt werden dürfen, das dürfen sie oft nicht. Aber dafür gibt es im Regelfall das Vergehen des Geheimnisverrats. Das schützt, was Behörden für sich behalten wollen, das schützt das Dienstgeheimnis. Es bestraft den, der verrät, nicht den, der veröffentlicht. Und nach schlechten Erfahrungen, nach Durchsuchungen in den Redaktionsräumen des Cicero auf der Suche nach den Quellen der Journalisten, hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, so geht es nicht. Inzwischen verhindert auch das Gesetz solche Umwege. Das dürfte mit ein Grund sein, warum der Verfassungsschutzpräsident und warum der Generalbundesanwalt stattdessen das ganz andere Register des Staatsgeheimnisses gezogen haben. Was dabei aber erschreckend und was neu ist, dass das jetzt Schule macht. Das Bundesinnenministerium hält den Unsinn nun für plausibel und angeblich auch der ominöse Gutachter des Generalbundesanwalts. Der schreibt damit recht, ohne dass auch nur der Name des Experten bekannt wäre, geschweige denn sein Hintergrund. Der Justizminister und die SPD-Fraktion haben angekündigt, über Rechtsänderungen nachzudenken. Das ist nicht leicht. Journalisten dürfen keine Freibriefe bekommen. Aber der fatale Anschein, der hier erweckt wurde, muss aus der Welt.